nächst. Sanitäter bringen hier eine Trage, mit der du dich verliebst. Aber Sirenen brennen Löcher in die Netzhaut, der Avantgarde. Sonnenschein. Aber was du siehst, ist was du denkst. Aber komm, denn Sirenen brennen Löcher in die Netzhaut der Avantgarde.